Bitte schön. Guten Abend. Schönen guten Abend. Mein Name ist Yavaş. Ich bin diensthabender Arzt. Ich bin heute für Sie zuständig. Wie heißen Sie? Ich heiße Timo Özdemir. Könnten Sie Vorname und Nachname buchstabieren? Ja, gerne. Ich höre Sie ganz schlecht. Da muss eine Verbindungsstörung sein. Hören Sie mich? Ja, ich höre Ihnen. Okay. Ich heiße Timo Özdemir. Ich kann es gerne buchstabieren. Timur Özde, wie Standard Özdemir, wie man das lesen kann, sozusagen. Timur Özdemir. Genau. Okay. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen, Herr Özdemir. Ich werde Ihnen gerne ein paar allgemeine Angaben stellen, bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Okay, wie alt sind Sie? Ich bin 50 Jahre alt. 50 Jahre alt. Wie groß sind Sie? 71. 71? Ja. Okay. Wie schwer sind Sie? Wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. 80 Kilo, oh, okay. Herr Özdemir, was führt Sie zu uns? Ich habe in der letzten Zeit so trockene Husten. Trockene Husten. Genau. Können Sie gerne beschreiben Ihre Husten mit Auspuff oder? Nein, da hast du gesagt, es ist trockene Husten. Trockene Husten. Okay. Ja, ich habe keinen Auswurf eigentlich. Ansonsten hätte ich das anders beschrieben. Die habe ich seit ungefähr ja, in den letzten 2 Monaten, aber jetzt ist es ein bisschen vermehrt. Am Anfang war so ein ganz normal, leicht, und später beim Belastung etwas mehr, und in den letzten Tagen ist es richtig zunehmende. Sie haben trockene Husten seit 2 Monaten, richtig? Ja, genau. Mhm. Mit Belastung, aber letzter Zeit zunehmend. Genau. Haben Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen, nein, eigentlich ist es so, dass wenn ich mich belaste, natürlich habe ich so ein Druckgefühl auf der Brust, aber so direkt Brustschmerzen habe ich nicht. Druckgefühl im Brust, okay. Ja, auf der Brust, ja. Okay. Haben Sie andere Beschwerden? Was meinen Sie mit anderen Beschwerden? Vielleicht Luftnot, Atemnot. Ja, also wenn ich schnell laufe, manchmal ich habe das Gefühl, dass ich mehr Luft brauche. Und daher versuche ich, das mich zu bremsen, langsam zu laufen. Und zudem, wenn ich rauche, dann ist es mir auch schlecht, das sozusagen. Ich konnte gut rauchen, aber jetzt in der letzten Zeit kann ich auch nicht richtig viel rauchen. Das schmeckt mich irgendwie nicht so gut. Okay. Haben Sie Herzrasen? Herzrasen? Ja, natürlich. Wenn, als Sie gesagt, wenn ich leicht so eine Druckgefühl habe auf der Brust und wenn ich mich belasse, dann spüre das schon, das Herz schlägt schneller und manchmal habe ich so ein Herzrasengefühl noch dazu. Aber als Sie gesagt, das ist nicht dauerhaft, das ist nur unter der Belastung. Daher ist es, muss es normal sein, ich gehe davon aus. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden vor 1 Jahr oder vor 6 Monaten? Haben Sie ähnliche Beschwerden? Eigentlich nee. Muss ich ehrlich sein, hatte ich sowas nie gehabt. Natürlich, Husten ab und zu hat man jeder, ja. Hat jeder. Das ist nicht das, was ich jetzt sage. Ich habe nie Husten gehabt. Aber so längere Zeit das Probleme habe ich nicht gehabt. Ich habe gedacht, das geht weg. Am Anfang sowas dann wie Hustenreise. Und später hat sich sozusagen vermehrt und vermehrt, bis ich jetzt heute mich bei Ihnen jetzt befinde. Gibt es etwas verstärkt oder lindert Ihre Husten? Ja, also das versteht das schon, wenn ich mich belaste, ja. Lindert das nur einfach, wenn ich mich nicht belaste. So ist das. Schlafen Sie mit Kissen? Ja, eigentlich Nacht habe ich gar kein Problem. Schlafen kein Problem. Ja, in Ruhe habe ich gar kein Problem. Ich kann gut schlafen. Im Alltag zu Hause, wenn ich mich langsam bewege, habe ich auch keine Probleme damit. Das geht auch eigene Maße. Haben sich die Hüften im Verlauf der Zeit verändert? Vielleicht nächtliche Hüften oder am Tag oder Nacht oder ja, Belastung, ich verstehe, aber andere. Ja, in Ruhe, natürlich leicht, so eine Reißhusten habe ich schon, aber die hat sich nicht vermehrt, muss ich sagen. Etwas schon, aber nicht so ausgeprägt, dass ich sage, ich kann nicht richtig sitzen, ich habe keine Ruhe. So ist das nicht, ja. Okay. Aber Alltag, ist es schon gestört, ja, wenn ich meinen Alltag durchführen soll, im Sinne von, wenn ich draußen gehe, einkaufen und so weiter. Dann ist es mir schon nicht so, wie es war. Ja, es ist schon schlechter. Okay, ich verstehe, Herr Özdemir. Okay, Herr Özdemir. Jetzt, ich werde Ihnen jetzt einige Fragen zu Ihrem Allgemeinzustand stellen. Hat sich Ihr Appetit letzter Zeit verändert? Ich habe in der letzten Zeit etwas schlechter Appetit. Ja, das kann ich zustimmen, aber so stark ist es nicht. Natürlich, es ist ein bisschen reduziert, aber trotzdem, ich habe nicht stark Gewicht abgenommen. Ihr Mikrofon bitte aus. Ja, Şimdi geliyor okay. musun? Ja, Ja, geliyorum. ich höre Sie. Ich halte meine Gewichte stabil, muss ich sagen. Ja, ich habe Okay. Appetitlosigkeit schon, aber nicht so stark, dass ich sage, dass ich 10 Kilo verloren habe. Ja. Seit wann, wie viel Sie wissen, welchem Zeitraum Sie verloren 10 Kilogramm? Nein, hab ich gesagt, ich kann das nicht sagen, dass ich 10 Kilo verloren habe. Ich habe Meine Gewichte ist stabil, fast stabil. Ich Okay. bin 80 Kilo und das ist auch stabil. Ich hab Okay. kein Gewicht verloren. Okay. Haben Sie verstärkten Durst bemerkt? Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl schon in der letzten Zeit, vor allem während Belastung. Wie sieht es mit dem Stuhlgang aus oder Wasserlassen aus? Ist alles in Ordnung? Mit Stuhlgang und Wasserlassen? Ja, ist in Ordnung. Damit habe ich gar kein Problem. Haben Sie erbrochen? Nee. Ist Ihnen übel? Nee, auch nicht. Wird Ihnen schwarz vor Augen? Nee, auch nicht. Okay. Haben Sie Schwindel? Ja, ab und zu, wenn ich schnell aufstehe, schon, ja. Okay, Vielleicht, wenn Sie Treppen, viele Treppen steigen, Treppen Luftnot zu bekommen, richtig? Nochmal, können Sie es bitte wiederholen? Vielleicht steigen Treppen oder laufen lange Sie weg? meinen, wenn ich Treppe hochsteige oder Treppe Ja, hochlaufe, ja, ob ich Luftnot habe? ja, aha. Ja, natürlich, habe ich auch gesagt, in der letzten Zeit schon. Unter Belastung habe ich Probleme schon. Ja, okay. Haben Sie Fieber? Habe ich nicht, nee. Okay, haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß, Kaltschweiß, Nee, habe ich auch nicht. okay, Herr Özdemir, jetzt willkommen Ihrem Krankengeschichte. Gibt es wichtige Erkrankungen? Zum Beispiel Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten oder Arterie, yani Hypertonie, Okay, Schüttelfrost. ob ich eine unter einer chronischen Erkrankung leiden, meinen Sie das? Welche Krankheit? Ich war bisher kerngesund. Ich habe nie was gehabt. Ich nehme fast gar keine Medikamente an für sich regelmäßig. Und was ich ab und zu einfach einnehme, ist es so Schmerzmittel halt so, dass man mal so ein Knieschmerzen hat oder mal, weiß nicht genau, Bauchschmerzen. Das kann bei jedem passieren. Das würde ich nicht jetzt als Probleme jetzt vorlegen. Ab und zu gegen Schmerz, Sie nehmen Schmerzmittel einnehmen. Genau. Okay. Nehmen Sie andere Medikamente? Nein. Nee, nee. Okay. Okay, Herr Özdemir, jetzt kommen Ihren Allergien. Haben Sie bestimmte Allergie gegen Pflanzen oder Medikamente? Hausstaub? Oder? Ist mir auch nicht bekannt. Ist mir auch nicht bekannt. Haben Sie Unverträglichkeiten? Unverträglichkeiten, ja, eigentlich auch nicht. Okay, Herr Thomas. Und jetzt willkommen in Ihrem Familiengeschichte. Gibt es wichtige Erkrankungen mit Familienangehörigen? Vater, Mutter, Geschwister, Kinder. Mein Vater, der lebt noch, der hat Rheuma und nimmt natürlich seine Medikamente, wie es halt empfohlen ist oder würden von den Ärzten. Und meine Mutter ist leider schon verstorben. Die hat Gebärmutterkrebs gehabt und das war schon ein letztes Stadium und die hat fettes Chemotherapie bekommen, aber hat es nicht geschafft. Und können Sie bitte nochmal Ihre Vaterskrankheit? Rheuma. Rheuma, sind Sie leben oder gestorben? Er lebt noch, meine Vater, meinen Sie? Ja, wie Ihr Vater, ja. Er lebt noch. Ja, Er ist 80 Jahre alt. okay. 80 Jahre alt. Okay. Und haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, Ja. der ist auch 55 Jahre alt, aber der ist kein Gesunder auch. Der hat auch nichts, soweit ich weiß. Und haben Sie Kinder? Nee, habe ich keine Kinder. Okay, jetzt willkommen Ihre Gewohnheiten, Herr Özdemir. Rauchen Sie? Ja, habe ich gesagt, ich rauche leider. In der letzten Zeit weniger, aber rauche ich schon, ja. Wie viel Zigarette rauchen Sie? Ungefähr 20 konnte ich rauchen, in der letzten Zeit ist es zwischen 10 bis 15. Seit wann weniger rauchen Sie? Seit dieser Hustengeschichte. Hustengeschichte. Seit ungefähr 2 Monaten, ja. Ja, okay. Und seit wann rauchen Sie? Seit wie lange? Ungefähr, würde ich sagen, 30 Jahre. 30 Jahre. Haben Sie geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol, Herr Özdemir? Ja, ab und zu. Ich trinke nur so pro Tag ein Bier und am Wochenende mit Freunden einmal im Monat so eine Schnaps, halt so eine weinhaltige Sache. Okay. Bitte nehmen Sie über diese Frage. Das ist eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen, irgendwelche Drogen? Ich habe nie Drogen probiert, nee. Ja, okay. Herr Özdemir, was ist Ihr Beruf? Ich arbeite in einer Sicherheitsfirma. Können Sie bitte zu sein als Transportbegleiter, muss ich sagen, ist unterschiedlich. Ich arbeite in einer Firma, ich habe keine Spezialität, muss ich sagen. Und in der Firma, manchmal mache ich den Putzbereich, manchmal was anderes, und das ist unterschiedlich. Aber ich bin tätig in einer Firma, wo die hauptsächlich sich mit dem Sicherheit beschäftigt, sozusagen. So eine Flughafensicherheit, so eine Firmensicherheit. Ich habe keine spezielle Tätigkeit in meinem Sinne von. Ich bin Angestellter dort und bin ein Springer von Arbeit zu Arbeit. Okay. Sind Sie verheiratet? Nee, auch nicht. Haben Sie Stress im Leben? Ja, es ist halt so, weil ich nicht ausgebildet bin richtig und kein richtiges Beruf habe. Natürlich, das stört mich schon. Und das macht mich schon nervös. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ich bin 50 Jahre alt. Ich kann nicht jetzt wieder was lernen oder was Neues schaffen. Halt, Leben läuft und muss ich noch auch mitkämpfen. Ja, ich verstehe. Okay, Herr Özdemir, wir sind jetzt fertig. Ich werde jetzt eine kurze Zusammenfassung machen. Sie haben seit 2 Monaten trockenen Husten in letzter Zeit. Sie haben diese Beschwerde verschlimmert. Ja. Mit Belastung dieser Husten zunehmend. Ja, okay. Und haben Sie noch Informationen, die wichtig sein könnten? So, möchten Sie etwas hinzufügen? Bezug zu den Beschwerden, meinen Sie? Eigentlich, ich habe alles erzählt, was ich erzählen sollte. Natürlich ist trockene Husten, aber ab und zu. Das ist sehr selten. Da habe ich 2-3 Mal so ein Blut gesehen, als ich gespuckt habe. Aber als Sie gesagt haben, es ist eher 90% ist trocken. So sehr selten sehe ich so ein bisschen Schleim, blutiges Schleim, aber an sich ist nicht so aufgeprägt, dass ich sage, das stört mich. Ich gehe davon aus, weil ich dauerhaft huste. Und dadurch die Schleimhaut natürlich verletzt sich durch die Husterei und dadurch sammelt sich auch ein bisschen Schleim hier und dann blutet halt, ja. Aber es ist nicht, dass ich einfach ohne Ende blute, das ist nur einfach leicht Blut in den Sputum drin, was ich halt gesehen habe. Das war 1-2 Mal, aber nicht oft. 1 oder 2 Mal? Ja. Blutiger Schleim. Mhm. Schleimige, so eine Blut, muss ich sagen, sind in der Sputum drin, ja. Okay, Herr Özdemir. Jens Arar Demir, ich werde Ihnen jetzt Blut fürs Labor abnehmen und danach machen wir die körperliche Untersuchung und wir machen Röntgen-Thorax und vielleicht CT-Thorax. Wenn sobald alle Befunde vorliegen, ich komme zu Ihnen und wir sprechen Ihre Situation. Alles klar, weiß ich Bescheid. Das heißt, ich bleibe erstmal hier. Okay. Danke schön. Danke Nehmen auch. Sie Platz, bitte, warten Sie mal. Danke schön. Dankeschön. Okay. Haben wir was vergessen, um runter zu fragen? Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Nee. Noch? Können Sie letzter Zeit in einem Covid-Patienten Kontakt haben, oder? Kontakt gehabt. Genau. Ich sind direkt mit dem Patienten nicht, aber ja, ich bin getestet, ich war negativ auch. Ich habe mich schnell testen lassen zu Hause auch und das war negativ auch. Noch? Geschwollene Beine haben Sie? Noch bitte? Haben Sie geschwollene Beine? Nur Differentialdiagnos, für die nur Differentialdiagnos. Nee, nee, nee. Eigentlich nicht, nee. Gute Frage, aber nee. Nehmen Sie diese Beschwerden Medikamente ein? Ob ich gegen die Beschwerden Medikamente einnehme, als sie gesagt, auch nicht, ja. Hab ich gedacht, das ist vielleicht so eine allergische Reaktion auf was, was weiß ich auch nicht genau, was ich nicht kenne. Vielleicht bin ich auch immer noch nicht sicher, ob das ein allergisches Problem ist, ja. Ich habe nie sowas gehabt. Und daher habe ich gesagt, dass vielleicht geht das weg nach einer Weile, aber leider hat sich persistiert und es ist nicht weggegangen, ja. Welche Fragen, ich weiß nicht, Citridor oder Pfeifhände Geräusch? Meinen Sie so eine, so Luft durch den Ja, Husten, meinen Sie ja, das? ja, ja. Ist die durch? Ja, das sollen Sie aber sind bei Körperuntersuchungen nachfragen. Das ist jetzt nicht Anamnese, ja? Ja, Pfeifhände Atmung. Nee, also, aber sowas habe ich nicht gehabt. Da habe ich gesagt, die Kollegin hat auch gefragt, ob ich so eine Luftnot habe, ja? So eine starke, nee, habe ich auch gesagt, nee, habe ich nicht. Also eine starke Luftnot habe ich nicht. So ein, nur bei Be Belastung leicht, aber es ist auch nicht so ausgeprägt, ja? Haben Sie Knoten auf der Hals oder unter Arm? Gespürt, meinen Sie, oder gesehen, eigentlich, ich habe es nicht getastet. Ja, okay. Dass Sie mal alles checken. Gibt es Probleme beim Schlucken? Etwas Schluckbeschwerden habe ich auch. Gute Frage. Vielleicht haben Sie Sodbrennen auch, oder? In der letzten Zeit etwas auch. Noch? Haben Sie Schluckbeschwerden beim Fasten oder flüssigen Nahrungsmitteln? Sehr gut. Eigentlich, ich habe insgesamt eher bei Festnahrungs leichter, das ist auch nicht ausgeprägt, ja? Bei Flüssigkeit habe ich gar kein Problem. noch? Ich glaube, wir haben alles gefragt. Kann man noch mehr Fragen stellen? Natürlich, das gibt es kein Ende. Aber jetzt fangen wir als das Gespräch an. Und dann im Zwischen, dann können wir uns mal noch mal Gedanken machen, ob es das oder das anders sein könnte. Okay? Okay. Dann. Noch etwas, eine Frage, İsmail Hocam. Haben Sie Stimmung, Veränderung in der Zeit bemerkt? Das ist eine, eigentlich auch nicht, nee. Okay, danke schön. Auch gute Frage, aber nicht. Das sind komplizierte Fragen, aber. Ja. Aber sie kriegen das raus. Das Manager ist das Beste. Er schafft das. Das Manager, fangen wir an. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Haben Sie kurze Zeit? Ja, natürlich. Okay. Immer. Danke schön. Heute haben wir einen neuen Patient in unserer Station aufgenommen. Herr Özdemir ist ein 50-jähriger Patient, der sich wegen seit 2 Monaten bestehender trockene Hüsten vorgestellt hat. Die Patient berichtete, dass trockene Hüsten mit Belastung zunehmen werden. Nochmal, der Patient berichtete mit Belastung, dass die Beschwerden Beschwerde zunehmen würden. Oder dass die unter die belastende Beschwerden sind zu nehmen, da kann man auch so sagen. Ja? Zunehmen, okay. Letzter Zeit, er sagte, dass die Beschwerden immer schlimmer geworden seien. Sie berichtete, dass sie Druckgefühl im Brust. Sie oder er? Er, ja. Okay. Er Druckgefühl im Brust. Gefühlt. Dass er Druckgefühl auf dem Brust hat oder Brust hat oder er fühlt seinen Druck auf dem Brust, kann man auch so sagen. Oder hat er ein Druckgefühl auf dem Brust, kann man auch sagen. Druckgefühl habe, ja, okay. Er habe Druckgefühl im Brust. Wenn langsam laufen oder beim Ruhe Beschwerde weniger, aber wenn Sie laufen. Das ist kompliziert. Sie können es so sagen, unter Belastung, ja? Okay. Ruhe hat gar kein Problem. So einfach. Wenn Sie versuchen, die Satz zu kompliziert zu bauen, dann kommen Sie nicht raus aus dem Thema. Oder okay. Der Husten sei bei Belastung. Ja, der Husten ist bei Belastung zunehmender. Im Ruhr, der hat da kein Problem, der ist symptomfrei. Kann man auch so sagen. Okay. Nicht symptomfrei, aber hat nur leicht Husten, aber kann in der Luft wohnen. Ne? Okay. Weiterhin berichtete er, dass im Laufe der Zeit ein oder zweimal blutiger Schleim begleitet sein. Gesehen habe. Ja, habe. Er habe Herzrasen und wann hat er Herzrasen? Während Belastung. Mit Belastung, ja, mit Belastung. Ja, genau. Mit Belastung. Er habe keine Schlafstörung. Aber die Fragen nach Schüttelfrost, Fieber, erbrochen, verneint. Erbrechen, ja, nicht erbrochen. Verneint. Würden verneint. Würden verneint. Ja. Die vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Sodbrennen und leicht Schluckbeschwerden. Ja. Sodbrennen und Schluckbeschwerden, ja. Genau. Schluckbeschwerden. Letzter Zeit, er habe schlechte Appetit. Aber keine Gewichtsveränderung habe er. Und sie fühle letzter Zeit Durst bemerkt. Starker, ja, ja. Starker Durst bemerkt. Ja. Und an Vorerkrankungen sind laut Patient keine Krankheit bekannt. Ab und zu Schmerzmittel einnehmen, gegen Knieschmerzen oder Bauchschmerzen, aber ab und zu. Ab und zu nehmt ihr also ein Schmerzmittel. Können Sie das anders auch formulieren? Ab und zu nimmt ihr Schmerzmittel bei Bedarf? Aber er leidet unter keiner chronischen Erkrankungen. Er habe keine chronische oder wichtige Erkrankungen. Er leidet unter keiner chronischen Erkrankungen. Und er habe keine Allergien und Unverträglichkeiten. Im Verlauf des Gesprächs erwähnte er bei der Familienanamnese Rome bei der Vater, er daran leide und lebe und Uteruskarzinom bei der Mutter und die daran gestorben sei. Die daran gestorben sei. Genau. Er habe keine Kinder und ihre seine Bruder sei gesund. Genau. Okay. Er sah 20 Zigarette seit 20 Jahren, aber letzte zwei Monaten weniger sah er 10 Zigaretten pro Tag. Er trinke ein Bier. Und manchmal Wochenende mit Freunden Schnaps und Wein. Und er nehme keine Drogen. Okay. Ja, und er sei Angestellte von einer Transportfirma und habe keine spezifische Tätigkeit. Manchmal er arbeitet im Flughafen oder andere. Und er sei ledig. Genau. Und aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einer Verdachtsdiagnose auf Larynxkarzinom aus. Aus der Franzosen Diagnose kommen Lungenkarzinom und Pharynxkarzinom in Betracht. Okay. Larynxkarzinom hat man so eine Heiserkeit, ja? Also so eine Stimmeänderung, Stimmeverbandänderung. Das passt nicht genau, aber natürlich könnte es schon sein. Das ist nicht atypisch, aber nicht ganz auch typisch, muss man sagen. Was die Bronchialkarzinom ist auch typisch, sozusagen, könnte das schon sein. Was könnte noch sein? Bronchialkarzinom, Mediastin. Mediastinal tümör. Mediastinal tumor, yani ya, kann man nicht genau ausschließen, aber muss man sich symptomkonzentriertes oder beschwerdenkonzentriertes Diagnose jetzt mal überlegen. Mit Husten, Druck auf dem Brust, leicht Schluckschwäden, Sodbrennen, was dann sein könnte. Genau, richtig. Das könnte auch schon sein. Warum? Ja, Ösophagus kann sein. Warum? Sie habe Sodbrennen, Schluckbeschwerden und Trockenhusten. Ja, Irritation hier. Ja. Genau. Ja, genau, richtig. Ja, das könnte auch sein. Das könnte auch sein, was noch? Bronchial Karzinom, Larynx Karzinom, Mediastinal Tumor, Pharynx Karzinom. Ja, aber Pharynx, Larynx, wenn man den alles nimmt, die passen nicht genau. Das ist nicht so typisch Larynx und Pharynx Karzinom. Ja. Man, wenn überhaupt dann am Ende das Differential Karzinom kommt, die in Frage. Ja, okay. Nicht am Anfang, ja. Am Anfang ist das dann der Speiseröhre, also Pharynx, Bronchial, haben wir gesagt. Ja. Könnte das schon sein. Mhm. Medizinaltumor ist auch nicht ganz typisch, aber könnte trotzdem sein, weil die Symptome passen nicht dazu. Ja? Und was halten Sie, wie können Sie dann weitergehen, wenn Sie sowas Verdacht haben? Sie haben so einen Patient, was würden Sie als erstes machen? Für weitere Abklärung empfehle ich die folgende Maßnahmen. Erste natürlich körperliche Untersuchung. Genau. Wir gucken ihren Mund und vielleicht mit Spalt mit ihrer Pharynx. Und Sie können sagen, Kopfhals untersuchen. Einfach, ja. Wir gucken etwas im Hals und dann auch im Kopfbereich auf den Hals. Ja. Ja. Lymphknoten Hals. Genau. Lymphknoten Achillbereich. Und ja. Wir können Inspiration und Expiration mit Lungen, wir können anschauen. Das heißt Lungenuntersuchung, Sie machen seine Lungenuntersuchung, ja? Ja, Auskultation, Perkussion. Genau, ja genau. Und nachdem natürlich Blutbild, großes Blutbild. Und, sind wir falsch mit dem Körperuntersuchung? Bitte? Mit dem Körperuntersuchung sind wir schon fertig oder machen Sie noch weiter was? Wir können vielleicht Schilddrüsenuntersuchung. Ja, das sind schon, aber davon wollen Sie unterscheiden, das ist nicht schlimm, ja? Ja, alles gut. Was machen Sie dann? Herzkardial? Ja. Auch auch den auch machen. Nicht vergessen, der Standard gehört dazu. Ja. Puls einfach auch noch dazu. Blutdruckmessung gehört ja, auch dazu. Ja, Blutdruck ja. Messen. Und dann und machen Sie noch EKG. Und nach der körperlichen Untersuchung, Labordiagnostik, großes Blutbild und Leberwerte, Nierenwerte, kardiyak enzime und EKG, Elektrokardiografi natürlich. Okay, kardial enzime würde ich das nicht unbedingt machen lassen, solange ich nicht sicher bin, warum ich das machen soll. Ja, weil jede Untersuchung, was Sie veranlassen, falls die auffällig sind, aber die nicht relevant sind, zur Anamnese, dann können schon Probleme machen. Hier, Patient hat nicht so ein typische kardiale Probleme, ja, Beschwerden, der hat was anderes und der ist es als Neben sozusagen Beschwerden. Daher würde ich mich eher auf den Hauptprobleme konzentrieren. Okay. Durch die Belastung ist mir, durch den Schluckbeschwerden würde ich was anderes machen. Oder Bronchoskopie und genau. Gastroskopie vielleicht, Gastroösophagoskopie. Ja, genau. Genau, das ist halt der Standard. Wegen Schluckbeschwerden würde ich das als erstes in Stadt Bronchoskopie erstmal eine Gastroskopie machen, aber vor allem würde ich eine Röntgen fahren lassen. Ja, das ist der einfachste, ja? Dass man eine Röntgen fahren lässt und guckt, wenn sie Nahtumor sagen, dann müssen sie gucken, wie das aussieht. Sieht man in der Röntgen schon was Auffälliges, die man auch achten soll? Falls eine große Tumor in der Lunge ist, dann brauchen sie nicht sofort zu gastroskopieren, dann machen sie Bronchoskopie. Aber nach Haie natürlich, ja. Und dann, Sie haben jetzt gesehen, Sie haben das gemacht, Sie haben nichts so Großes auffällig gesehen natürlich, dann haben Sie eine jetzt Gastroskopie durchgeführt und dort haben Sie in die Hör-Sophagus-Bereich eine große Herde gesehen. Ja? Wie geht es weiter denn? Und dann CT, Thorax und MRI, ich denke, und Halsbereich, CT und MRI. CT, Thorax und Hals und MRI von wo? CT, Thorax ist richtig, CT, Hals ist auch nicht falsch, ja. Ja, CT, Thorax und MRI, Halsbereich vielleicht. Hals-MRI macht man nicht, kann man machen, das ist nicht verkehrt, aber bei CT-Thorax, CT geht immer schneller. Ja? Sie machen CT-Thorax und MRT macht man am meisten abdominal. Thorakal macht man fast nie. Ja? Okay. Bei Kopfhalstumor macht man nur, wenn man den Kopfhalstumor-Verdacht hat, das ist was anderes. Aber dort ist auch CT ja meistens ausreichend. Manchmal braucht man auch MRT, den Gewebeunterschied genau zu sehen, denn die Grinse von dem Gewebe. Aber für den akutes oder vom ersten CT ist das Beste, was dass das schnell geht, dann können Sie schon was sehen. Ja? Was Sie nicht im CT sehen, im Hals oder Lungen, das werden Sie im MRT sowieso nicht sehen. Das ist also schon klar. Aber im Bau von der Abdominal-CT, dann ist es was anderes. Dann kann man was anderes überlegen, oder MRT zu veranlassen. Aber hier kommt nicht in Frage unbedingt. Natürlich kann man es machen, wenn man sagt, ich würde das eine peritoneale Geschichte noch dazu genau sehen will. Dann kann man MRT veranlassen, weil MRT, Metall-MRT sieht man den peritoneal besser als CT. Aber muss man nicht unbedingt. Hier, wie Sie gesagt haben, CT Hals-Thorax, reicht es aus. Weil Probleme liegt hier oben. Wenn Sie oben was Verdacht haben, dann müssen Sie erstmal oben schauen. Wenn Sie später das unbedingt weiter ausschließen, dann können Sie auch MRT machen. Ja, Sie sind im richtigen Weg, ja. CT, Hals, Thorax. Und weiter? Und vielleicht Spirometrie. Spirometrie, genau, das ist auch richtig. Warum? Sie wollen auch den Atemweg mal, den Lungenstatus mal auch genau sehen. Wie schwer ist der Lungen damit belastet? Hat er richtig Luftnot? Hat er richtig Probleme mit der Lungenfunktion? Seine Lungenfunktion-Test zu fahren lassen. Auch wenn Sie später was anderes machen. Das ist ganz toll, ja. Und noch? Und noch, wenn Bronchoskopie und Gastroesophagoskopie, wenn wir sehen. Aber Sie haben, Sie haben jetzt eine Gastroskopie gemacht, ja? Dort haben Sie die Tumor gesehen. Dann haben Sie eine CT gemacht. Im CT sehen Sie trotzdem sowieso, ob Sie in den Lungen was haben oder nicht. Das, dann müssen Sie nicht unbedingt eine Bronchoskopie fahren lassen. Machen Sie nur erst, wenn Sie sagen, ich vermute schon, dass in Bronchial was so sein könnte, was ich im CT nicht genau sehe. Dann können Sie es machen. Oder wenn Sie sagen, der Tumordruck auf, dann wächst durch die Speiseröhre drin rein, dann können Sie es machen. Ja? Ansonsten müssen Sie nicht. Okay? Und wie, wenn wir in Kopie. Wenn wir sehen, pathologischen Bereich, wie Biopsie abnehmen. Genau, wenn Sie sind mit der Endoskopie reingegangen, Sie haben das Herd gesehen, Sie werden mit der Endoskopie eine Biopsie entnehmen. Das heißt, sie nehmen eine Biopsie aus dieser Stelle raus und schicken sie ins Pathologie. Pathologie. Genau. Einfach eine histologische Sicherung zu haben und die Art von Tumor so genau zu wissen, was es ist. Ja. Ja? Und wir müssen gucken, natürlich EKG, manchmal Herzrasen haben. Ja, das passt natürlich genau richtig, weil deswegen mit der EKG können Sie das auch machen, können Sie auch langzeitig EKG machen, weil während Belastung ist noch immer mehr. Metastase-Suchen hat die Kollegin geschrieben, natürlich ist es auch, wir haben jetzt gemacht, wir haben CT-Thorax, CT-Hals gemacht, ja. Und am meisten, wenn wir vermuten, dass Tumor im CT-Thorax, wenn man sagt, ja, es ist eine, je nach wie dem CT-Thorax beschrieben wird, sagt man, so eine Tumor in der Speiseröhre, der Esophagus-Tumor mit T2 oder T3, so hoch sitzen, die metastasieren nicht im Bauchbereich. Dann braucht man nicht unbedingt eine abdominale CT oder MRT zu veranlassen. Wenn man sagt, das ist eine T4 und man sieht noch Lymphknoten im Hals und Lymphknoten im Axillärbereich oder thorakal, ja, dann kann man eine komplette CT von oben bis unten durchführen. Ja, das CT Hals, Thorax und Abdomen, um genau zu sehen. Dann haben Sie recht. Aber je nach Sintigraphie muss man nicht in diesem Fall, weil den Speiseröhrentumoren, die metastasieren nicht unbedingt in den Knochen. Daher bei Mammakarzinom genau richtig, ja. Bei Lungenkarzinom, wenn Sie korativ Patient haben, machen Sie das auch. Da macht man es PCT, dann sieht man sowieso, ja, muss man nicht unbedingt sind, aber dann macht man auch. Aber Prostata auch, aber beim Magen machen wir fast nie. Ich habe bisher nie gesehen, dass man seine Kunden mit Knochenmetastase trägt. Aber vorgeschritten schon, wenn die in Stadium 4 sind, die haben wir meistens schon. Aber es ist das Stadium, der, nee, es ist Stadium 1, 2, die haben fast sowieso, die haben keine lokale vorgeschrittene Erkrankung, dass die noch Fernmetastasierung so haben. Tumormarker. Ja, genau. Was werden wir mal machen, Tumormarker? Dann sollen Sie das jetzt genau sagen, was werden Sie machen? Dr. Aisha hat geschrieben, sie soll das beantworten. Sie fragen, welche Tumormarker? Ja, ja. Was braucht man da hier? Ja. Gibt es eine spezielle Tumormarker von Speiseröhrenerkrankungen? Spezielle Tumormarker? CCA, ja genau. Da aber gehört zu ganz GI-Tumor, die sind nicht so spezial. Und daher, auch wenn sie das nicht machen, ist auch nicht verkehrt. Ja? Wir machen fast nie, weil wir brauchen es halt nicht. Ja? Im Sinne von, wenn sie in einem Laststadium sind, dann ist es schon hat Wert, ansonsten braucht man nicht. Röntgenbefund, nach Röntgenbefund, wir haben gesagt, nach CT-Thorax, CT-Thorax, wenn wir das haben, Röntgen haben wir auch in der Notaufnahme gemacht, falls wir nichts zu viel gesehen haben, dann machen wir CT-Thorax, haben wir auch gemacht, dann brauchen wir keine erneute Röntgen. Ich glaube, das war die Frage, ob wir das machen oder nicht. Ich weiß nicht genau. Okay, dann ich glaube, wir haben alles durch jetzt. Wir haben eine hochsitzende Speiseröhrekrebs, die so eine trockene Husten, weil durch die Reißen und leicht Stenose, man verschluckt sich oder sammelt sich die Speiseröhre oben und dann ist es eine Husten verursacht auch. Aber trotzdem muss man nicht vergessen, das könnte auch eine Lungenkrebs sein, wenn man die Nebensymptomatik nicht hatte, ja, zum Beispiel diese Schluckbeschwerden. Schluckbeschwerden ist zwar auch nicht ausgeprägt, bei ausgeprägten Schluckbeschwerden hat man richtig Schleim, ja, das ist schon was anderes. Wenn man die Flüssigkeit runterschlucken könnte, da ist es gar keine Husten fast, ja. Und daher, Sie haben es gut differenziert, aber Sie sollen das genau nochmal, wie ich letztes Mal gesagt habe, Sie sollen sich auf dem Symptom konzentrieren und nicht so viel in die Ecke reingehen, und dann verlieren sie die Konzentration. Ismail Hocam. Versuchen Sie einfach Sätze zu bauen, statt komplizierte Sätze zu bauen. Dann, damit können Sie Ihre Konzentration gut kontrollieren. Sie sind sowieso der Fachmann, Konzentration-Fachmann.